Das afrikanische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Bekdusan 2017 wurde am 6. Juli in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba gebildet. Für die Glorifizierung des bedeutsamen Jahres 2017 zu einem Jahr der gemeinsamen Feierlichkeiten der Menschheit beschloss das Komitee, bunte politische und kulturelle Veranstaltungen zu organisieren, um die Verdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un hochzuschätzen und die Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen den afrikanischen Ländern und der DVJK weiter auszubauen und zu entwickeln. Am 5. Juli gab es im Institut für Homöopathie in Myanmar eine Veranstaltung zur Gründung des Myanmarischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Bekdusan 2017.